Der Untergang des Hauses Karten von Christoph Küskens. Musik Fabian Römer. Regie Petra Feldhoff. Teil 1. Ich weiß noch, dass ich an diesem Abend darüber nachdachte, ob Häuser eine Seele haben. Nicht, dass ich ein gläubiger Mensch wäre oder mich gern mit Übernatürlichem beschäftige. Als Kind stellte ich mir oft vor, dass Häuser Gesichter haben. Jedes besitzt seinen eigenen Gesichtsausdruck. Es gibt freundliche, verschlagene, breit grinsende und abweisende. Manche blicken einen sogar direkt an. Dieses Haus schien meinem Blick auszuweichen. Man wurde nicht so recht schlau aus ihm. Vielleicht war es sich bewusst, dass es keine Schönheit war. Das Gebäude stammte aus den 30er Jahren und war ein schmaler, leicht windschiefer Bau aus bräunlichem Backstein. Der Erbauer war eine lokale Nazi-Größe gewesen, der sich vorsichtshalber in dem parkähnlichen Garten einen kleinen Privatbunker angelegt hatte. Später hatte man den Bunker abgerissen und über seinen Resten ein Gartenhaus errichtet, das für meinen Geschmack reichlich monströs aussah. Hey Chef, was ist mit den Leinwänden? Sollen die auch auf den Müll? Nein, die werden alle noch abgeholt. Stellen Sie sie am besten drüben ins Haus. Wird gemacht, Chef. Da haben Sie ja eine richtige Idylle erworben, was? Naja, wenn man vom Gartenhaus hier mal absieht. Guten Abend. Willkommen auf dem Lande. Ich bin Reinhold Konrad. Von jetzt an Ihr Nachbar. Karnap. Gerd Karnap. Sie kommen aus der Großstadt, nicht wahr? Ach, merkt man das so deutlich, ja? Aber ja, so etwas sehe ich sofort. Vor allem, wenn jemand einen Wagen mit Hamburger Kennzeichen fährt. Darf ich fragen, was Sie in die Provinz verschlagen hat? Ein neues Leben, lautete die Antwort. Mein altes hatte erst vor anderthalb Jahren jäh geendet. Eine nächtliche Autofahrt. Der Bruchteil einer Sekunde, in der ich falsch reagiert hatte. Mein bester Freund war tot. Das heißt, eigentlich war Heiko Gerling damals eher ein Bekannter, kein Freund und schon gar nicht mein Bester. Das wurde er erst nach seinem Tod, den ich verschuldet hatte. Ein treuer Freund, der nicht mehr von mir abließ. Selbst nachts, wenn ich schlafen wollte, stand er an meinem Bett. Meine Ehe war den Bach runtergegangen und ich auf die schiefe Bahn geraten. Naja, jedenfalls beinahe. Ich hatte zu viel getrunken und vor mir selbst behauptet, dass ich es nur tat, um den bösen Träumen zu entkommen. Dabei hielt die Trinkerei die Träume wohl so richtig auf Trab. Eines Tages war ich an dem berühmten Punkt angelangt, an dem einem klar wird, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Von diesem Tag an gab es den großen Gerd Karnap, einen der begehrtesten Starredakteure der Hansestadt, nicht mehr. Sein zweites Leben würde er als bescheidener Provinzschreiber beim Nordelbischen Kurier fristen. Das Bedürfnis nach Ruhe, antwortete ich stattdessen meinem neuen Nachbarn. Die Hektik der Stadt ist nichts mehr für mich, wissen Sie. Dann sind Sie hier goldrichtig. Wie ich sehe, wollen Sie die Bilder behalten? Oh nein, Sie gehören der ehemaligen Besitzerin, der Tochter des Malers. Tja, Ronald Klint war sonderbar. Als Mensch nicht einfach. Und seine Bilder sind auch nicht jedermanns Geschmack, Sie werden schon sehen. Von Malerei verstehe ich nicht viel. Was halten Sie davon, am Freitagabend bei mir vorbeizuschauen? Dann können wir uns ein bisschen kennenlernen. Das heißt natürlich nur, wenn Sie nichts anderes vorhaben. Gern. Ich werde kommen. Chef? Einen Augenblick. Was gibt's denn? Ich werde dann mal wieder. Das Gartenhaus ist jetzt soweit leergeräumt, aber da ist was, das Sie sich mal ansehen sollten. Wenn Sie mich fragen, sollten Sie daran was machen. Sonst fällt Ihnen das Häuschen eines Tages zusammen. Das kann nicht sein. Der Gutachter hat nichts dergleichen gesagt. Na, ich zeig's Ihnen. Das ist die hintere Wand. Sehen Sie die Risse? Das stimmt was nicht, wenn Sie mich fragen. Klingt ziemlich hohl. Ach, bis hier ist es gemauert. Aber der Rest besteht nur aus Riegelsplatten. Am Umriss des Hauses gemessen müsste der Raum ja auch viel größer sein. Man fragt sich, was dahinter ist. Scheiße! Alles in Ordnung? Herr Carnap? Ja. Hier drin ist nichts. Nur Staub und Spinnweben. Und ein Tisch. Seltsam. Kein Licht, kein Fenster, aber ein Tisch mitten im Raum. Moment, da ist noch was. Eine Kugel. Ich hab sie. Mein Gott. Scheiße. Das ist ein Totenkopf. Eine Ewigkeit später befand ich mich immer noch in dem Gartenhaus. Inzwischen war es später Abend. Scheinwerfer tauchten den ganzen Raum in grelles Licht. Auch den verdammten Hohlraum. Den vor allem. Fühlen Sie sich jetzt besser? Danke. Es geht schon wieder. Holling, mein Name. Ich bin von der Kripo. Na, Herr Carnap, da haben Sie ja was Schauerliches zutage gefördert. Was haben Sie denn außer dem Schädel noch gefunden? Die Überreste eines Menschen, der vor langer Zeit zu Tode kam. Wir sind hier wohl fehl am Platze. Das scheint eher ein Fall für einen Archäologen zu sein. Wer ist der Tote? Der oder die. Schwer zu sagen. Ich wäre schon froh, wenn wir was finden, was auf die Todesursache hindeutet. Könnte es Mord sein? Wenn man es mit ein bisschen Fantasie betrachtet, dann sieht das wie ein Grab aus. Wer immer der Tote war, er wurde nicht einfach ermordet und hinter der Wand versteckt. Er wurde beigesetzt. Da drüben hat jemand was an die Wand gekritzelt. Tatsächlich. Sieht aus wie... Sieht aus wie Dreiecke, die jemand in der Mitte mit einer Fratze versehen hat. Die habe ich schon mal gesehen. Was bedeutet es? Nichts Gutes, fürchte ich. Ich fand es nämlich nicht auf Wänden, sondern auf der Haut ermordeter Frauen. Die Presse stürzte sich natürlich auf den Leichenfund. Auch der Nordelbische Kurier beteiligte sich an dem allgemeinen Rätselraten. Vor allem in der Person Ingen Löhrs, einer jungen Volontärin, für die ich so eine Art Legende war. Jedenfalls hatte sie sich in den Kopf gesetzt, mich mit einer brillanten Story zu beeindrucken. Leider brachte sie nur Reißerisches zustande. Und seit der Name Rasputin gefallen war, gab es für ihre Spekulationen kein Halten mehr. Handelt es sich bei dem Toten etwa um jenen Serientäter, der vor 11 Jahren Frauen misshandelt und getötet hatte und dem man wegen der kapuzenförmigen Dreiecke, die er auf der Haut seiner Opfer hinterlassen hatte, den Namen Rasputin gegeben hatte? Wenn ja, wer hatte ihn getötet? Ronald Klint, der Maler? Er hatte das Haus bis zu seinem Tod bewohnt. Und wer daran zweifelte, dass er zu einer solchen Tat fähig war, brauchte nur einen Blick auf seine Bilder zu werfen. Dazu hatte ich genug Gelegenheit, denn das Haus war voll von Klints Werken. Aber Malerei ist eben nicht meine Sache. Schon gar nicht düstere Kohlezeichnungen, die von Gesichtern mit starren Augen und aufgerissenen Mündern strotzten. Nur ein einziger Klint erschien mir erträglich. Sicher deshalb, weil er komplett aus der Art geschlagen war. Keine der üblichen hingekritzelten toten Fratzen, sondern ein Ölbild, das eine Frau zeigte. Eine außergewöhnlich schöne Frau. Sie hatte feine, mädchenhafte Gesichtszüge, schlanke, runde Schultern und langes, kastanienblondes Haar. Ihre Augen richteten sich auf etwas, das sich hinter dem Betrachter befand. Etwas, das sie zu locken und ihr gleichzeitig Angst einzuflößen schien. Kunstkenner mochten das Bild als Kitsch einstufen, doch mich faszinierte es. Und ich hängte es vorerst in meinem Wohnzimmer auf. Carnap? Ingen hier. Was sagen Sie zu meinem Artikel über Rasputin? Er müsste auf Ihrem Schreibtisch liegen. Reichlich spekulativ, finde ich. Wo bleiben die Fakten? Aber es gibt doch noch keine Fakten. warten. Ja, dann schlage ich vor, Sie warten mit Ihren Spekulationen, bis welche vorliegen. Also gut, dann stürze ich mich auf den Mordfall. Was für ein Mordfall? Eine weibliche Leiche wurde gefunden, mitten in unserer braven Kleinstadt. Ich habe den Artikel praktisch fix und fertig im Kopf. Haben Sie die Tote denn gesehen? Waren Sie am Tatort? Bis jetzt noch nicht. Und wie kommt der Artikel dann in Ihren Kopf? Ich kann sofort losfahren, wenn Sie wollen. Nein, lassen Sie mal, ich werde das übernehmen. Sind Sie der Pressefritze? Gerd Karnath, Nordelbischer Kurier. Können Sie uns etwas über den Mordfall sagen? Hauptkommissar Majewski. Wer hat Ihnen überhaupt gesagt, dass es sich um Mord handelt? Bisher haben wir nur ein totes Mädchen. Ich kann Ihnen sagen, mir reicht das schon. Majewski war ein großer Mann mit einer athletischen Figur. Er hatte graues, schütteres Haar und schlechte Laune. Auf mich wirkte er trotzdem sympathisch. Offenbar gehörte er zu den Menschen, die bei ihrer Umgebung Punkte sammeln können, indem sie ihr barsch begegnen, weil alle hinter der rauen Schale einen weichen, menschlichen Kern vermuten. Wissen Sie, was ich an meinem Job hasse? Dass die Kollegen immer jünger werden. Aber dass die Toten immer jünger werden, glauben Sie mir, das ist ein Grund, diese ganze Scheiße sogar hinzuschmeißen. Ich folgte ihm zum Fundort, einem kleinen Weiher, der ganz in der Nähe des Ortskerns gelegen war. Eine Idylle für Sonntagsspaziergänger. Mit Schwänen, einem säuberlich gemähten Rasen am Ufer und einem Weg aus rötlichem Kies, der alle 30 Meter an einer grünen Bank vorbeiführte. Eine Tote passte nicht hierher. Schon gar nicht, wenn sie noch unter 20 war. Ihr hellblaues Sommerkleid war lehmverschmiert und triefte vom grünen Wasser des Tümpels, aus dem man sie herausgezogen hatte. Sie heißt Maggie. Maggie Schleusser. Ihr Vater ist ein gut situierter Anwalt. Feine Familie. Sowas wie das hier kennen Sie nur aus dem Fernsehen. Oh, Entschuldigung, ich habe Sie noch gar nicht vorgestellt. Das ist Frau Rolling, meine Kollegin. Ja, wir kennen uns bereits. Der Pathologe hat Druckstellen am Hals des Opfers gefunden. Aber er schließt praktisch aus, dass sie im direkten Zusammenhang mit der Todesursache stehen. Und sonst? Kennen Sie ihn doch. Offiziell ist erst nach der Obduktion. Na schön. Wie wär's erst mal mit Frühstück? Geht leider nicht. Wir treffen uns später im Präsidium. Wie steht's mit Ihnen, Herr Journalist? Ich kenne ein nettes Lokal, ganz in der Nähe. Jetzt verraten Sie mir mal, was verschlägt einen berühmten Großstadtschreiberling in diese gottverlassene Gegend? Das werde ich andauernd gefragt. Vielleicht, weil ich meine zweite Lebenshälfte gern in einem urigen Landhaus verbringen will. Wo der Wind ums Haus pfeift und man in Hohlräumen eingemauerte Leichen findet. Ah, Sie waren das. Tja, das ist eine ziemlich mysteriöse Sache, diese eingemauerte Leiche. Allerdings macht sie auch einiges verständlich. Verständlich? Was denn? Damals, als man Ihren Vorgänger, den Maler, tot aufgefunden hat, war mir sofort klar. Das ist der Blick eines Opfers. Eines Opfers? Sie glauben also, dass er ermordet wurde? Per Definition war es ein natürlicher Tod. Kein Fall für die Kripo. Nur, was heißt das schon? Man kann sich die Sache auch allzu simpel machen. Dann machen Sie sie doch mal kompliziert. Ich war damals so ziemlich der Erste, der in dem Haus aufkreuzte, nachdem man den toten Klint gefunden hatte. Er saß in seinem Sessel und hatte die Augen weit aufgerissen. Unserem Leichenbeschauer zufolge war Herzstillstand die Todesursache. Klints Herz hatte plötzlich aufgehört zu schlagen. Also kein Mord. Der Mann saß in seinem Sessel und starrte auf die Tür. Sein Gesicht war eine mumifizierte Fratze. Glauben Sie mir, die werde ich nie vergessen. In ihr stand das blanke Entsetzen. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Was könnte ihm einen solchen Schrecken eingejagt haben? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er einen Geist gesehen hat. Eine ungewöhnliche Einschätzung für einen Hauptkommissar, würde ich sagen. Ja, da staunen Sie, was? Ich bekenne mich feierlich dazu, an Geister zu glauben. Obwohl ich als Cop nur an glasklare Facts glauben dürfte. Aber ich sage Ihnen was, Bullen sind gar nicht so blöde. Kommissar Majewski war ein netter Kerl. Schade, dass er mit seinem Geisterglauben kokettierte. Was wusste dieser neunmal kluge Kommissar denn schon von Gesichtern, die man nie vergisst? Von Gespenstern, die einem keine Ruhe lassen? Und wieso musste ausgerechnet ich in das Haus einziehen, in dem ein Maler auf mysteriöse Weise umgekommen war? Du schon wieder? Was willst du von mir? Dass du mich ansiehst. Heiko, bitte lass mich in Ruhe. Du hast mich doch schon vergessen, stimmt's? Alles hast du vergessen. Nein, das stimmt nicht. Wie kommst du bloß darauf? Aber du kennst dieses Gesicht, von dem der Kommissar erzählt hat? Das Gesicht des Malers? Nein, ich habe es noch nie gesehen. Jetzt erzähle ich dir mal was, Gerd. Etwas, worüber wir noch nie gesprochen haben. Doch, haben wir. Schon viel zu oft. Du hattest damals Glück, als der Wagen von der Straße abgekommen ist. Als er mit den Rädern nach oben im Schlick steckte. Du konntest aussteigen und dich verdrücken. Ich habe mich nicht verdrückt, Heiko. Jemand musste Hilfe holen, sonst wären wir beide abgesoffen. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ja, ja, die Flut, die kam unaufhaltsam näher. Ich hatte verdammte Angst, als ich da im Auto feststeckte. Ich konnte förmlich hören, wie das Wasser näher kam. Doch du kamst nicht. Es dauerte seine Zeit, bis ein Wagen vorbeikam, den ich stoppen konnte. Das war verdammt knapp, Doktor. Ziemlich knapp, Herr Kahner. Ein paar Minuten früher und er hätte es vielleicht geschafft. Wieso, was soll das heißen? Vielleicht geschafft? Wir waren zwar schneller als das Wasser, deshalb ist er gerade nicht ertrunken. Das Wasser stand gerade so hoch, dass es seine Haarspitzen berührte. Ja, aber das weiß ich doch. Aber was ist denn mit ihm? Ist er tot? Alle Symptome deuten auf Ertrinken hin. Aber es gab keinerlei äußere Einwirkungen. Verstehen Sie? Er muss sich eingebildet haben zu ertrinken. Es war die Panik, die ihn getötet hat. Hast du ihn gehört? Mit dem Schrecken davon zu kommen, das ist gar nicht so leicht. Was willst du von mir? Nur ein einziges Mal, dann bist du mich los. Sieh mir ins Gesicht. Nein! Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Warum tust du mir das an? Wo willst du hin? Raus hier! Also dann, mein Guter, willkommen im Dorf. Ich bin Reinhold. Ach, Gerd. Du hast also auch der Großstadt den Rücken gekehrt. Bevor ich herzog, lebte ich in Berlin. Eines Tages habe ich mir gesagt, dass ich den Rummel nicht nötig habe. Seitdem verkomme ich hier und beschäftige mich damit, bahnbrechende Werke zu verfassen. Über welches Thema, wenn ich fragen darf? Psychologie. Die dunkle Seite der menschlichen Persönlichkeit. Unsere abartigen Veranlagungen, Phobien und seltsamen Ängste. Die sind meine Leidenschaft. Das ist ja interessant. Nicht wahr? Ängste sind ein schwieriges Terrain für einen Wissenschaftler. Man kann sie nämlich nicht begreifen, nur empfinden. Verstehst du? Und deshalb haben wir Therapeuten im Grunde genommen keinen Schimmer, wovon unsere Klienten reden. Sie beschreiben uns die schrecklichsten Kreaturen der Hölle und wir erklären ihnen mit Engelsgeduld, dass diese Ausgeburten harmlos sind. Dabei haben wir sie noch nie gesehen. Aber es gibt doch keine Hölle. Und keine Kreaturen, die in ihr leben. Die Leute bilden sie sich ein. Das sehe ich etwas anders. Für mich gibt es keinen besseren Beweis für die Realität einer Bedrohung als den, dass jemand sich vor ihr zu Tode fürchtet. Angst schafft sozusagen Realität. Naja, ehrlich gesagt, das ist mir zu hoch. Mein Nachbar, ich meine ehemaliger Nachbar, war ein anschauliches Beispiel für diese Hypothese, ein lebender Beweis. Weil er seine Albträume auf die Leinwand gebracht hat? Hast du schon mal etwas von Poe gelesen? Offen gestanden, nein. Er schon. Jede einzelne Zeile. Clint kannte Poe besser als der Papst die Heilige Schrift. Diese enge Beziehung prägte auch seine Bilder. Du kanntest ihn also gut? Hm. Ich war derjenige, der versuchte, ihm klarzumachen, dass es nichts gab, wovor er sich zu fürchten brauchte. Leider nicht sehr erfolgreich. Ich hörte, dass man ihn in einem Sessel fand. Die Augen weit aufgerissen. Als hätte er einen Geist gesehen. Ist gut möglich, dass er einen gesehen hat. Jede Faser seiner Psyche, auch sein Verhältnis zu den Lebenden, war auf den Tod und das Jenseits fixiert. Seine Ehe war eine Katastrophe, doch als seine Frau starb, fing er an, sie zu vergöttern. Lydia, seine Tochter, schien er auch zu vergöttern, aber in Wirklichkeit hasste er sie, weil er ihr die Schuld am Tod seiner Frau gab. Wieso sollte sie daran Schuld haben? Clints Frau starb bei Lydias Geburt. Als ich seine Aufzeichnungen las, schien mir der Fall klar. Er konnte zu anderen Menschen erst im Tod eine Beziehung aufnehmen. Das mag sich widersinnig anhören, aber eine Beziehung zu einem Toten bietet immerhin die Sicherheit, nicht mehr verlassen zu werden. Denn er hat einen ja schon verlassen. Ja, es gibt Aufzeichnungen von Clint. Hm. Die Polizei stieß darauf, als sie die näheren Umstände seines Todes aufklären wollte. Zufällig hält Kommissar Majewski von der Kripo große Stücke auf mich, also konnte ich ihn dazu bringen, mir das Buch zu borgen. Möglicherweise werde ich es eines Tages mit einem psychologischen Kommentar versehen und veröffentlichen. Wenn du willst, überlasse ich dir eine Kopie. Eine interessante Lektüre. Ja, ich weiß nicht so recht. Donnerstag, 30. Oktober 1980. Schon als ich Miriam van Dijk das erste Mal sah, habe ich mich in sie verliebt. Es war in der U-Bahn an einem hektischen Herbstabend. Ich sah ihren zierlichen, schlanken Körper und fand, dass er das Schönste war, was ich bis dahin gesehen hatte. Plötzlich stolperte sie und wäre unweigerlich auf die Schienen gestürzt, wenn ich nicht eingegriffen hätte. So lernten wir uns kennen. Heute jedoch, fast 2 Jahre später, vermute ich, dass ich damals einen ihrer Versuche vereitelte, sich umzubringen. Wenn ich sie darauf anspreche, streitet sie das ab. Sie nimmt meinen Verdacht als weiteren Anlass, sich die Schuld daran zu geben, dass alles so gekommen ist. Schon lange unterstellt sie mir, dass ich sie als Last empfinde mit ihren ständig wechselnden Stimmungen und depressiven Anwandlungen. Seit damals zieht sie sich unaufhaltsam vor mir zurück. Seit der letzten unserer ungetrübten Nächte, als sie plötzlich davon anfing. Ronny, ich will, dass wir ein Kind haben. Ein Kind? Aber ich bin verrückt nach dir, Miriam. Du raubst mir den Verstand. Du bist das Einzige in meinem Leben, das zählt. Ich möchte dich mit niemandem teilen. Teilen? Darum geht es doch gar nicht. Mittwoch, 16. September 1981. Seit ihrem Selbstmordversuch besucht Miriam regelmäßig einen Therapeuten, der ihr allerhand dummes Zeug einredet. Die Psychopharmaka, die er ihr verschreibt, verschlimmern meinem Eindruck nach ihren Zustand nur. Miriam meidet das Licht. Immer öfter werde ich unabsichtlich Zeuge ihrer Selbstgespräche, die allesamt um ihren nahen Tod kreisen. Nimm dieses verdammte Zeug nicht mehr! Seit du diese Tabletten schluckst, verbringst du deine Zeit damit, dich selbst für tot zu erklären. Dann ist es höchste Zeit, dass wir einen Neuanfang machen. Nichts lieber als das, Miriam. Wir machen einen Urlaub. Schon morgen verlassen wir diese dunklen Mauern. Die italienische Sonne wird dir gut tun. Du verstehst mich nicht, Ronny. Ich spreche nicht von der italienischen Sonne, sondern von einem Kind. Ich brauche es, um weiterzuleben. Samstag, 19. September 1981. Wie sehr und wie lange habe ich mir das gewünscht, was in den letzten Nächten zwischen uns wahr geworden ist. Da ist der lang ersehnte Neuanfang, an den ich schon nicht mehr geglaubt hatte. Endlich sind wir wieder zusammen. Wenn wir auch noch lange brauchen werden, bis es zwischen uns wieder so sein wird wie am Anfang. Ihre Leidenschaftslosigkeit muss ich in Kauf nehmen. Ich mache mir keine Illusionen darüber, dass die Anstrengung, nicht die Lust, sie stöhnen lässt. Trotzdem habe ich sie nach so langer Zeit wieder gespürt. Als ich heute Morgen neben ihr erwachte, sah sie gut aus, zufrieden. Ihr Gesicht hatte Farbe bekommen. Es ist genug. Wir sind am Ziel, Ronny. Am Ziel? Ich spüre es. Ja, ich bin ganz sicher. Wir werden ein Kind haben. Ja? Chef, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Was denn? Ich bin zwar Volontärin, aber keine blutige Anfängerin. Und Sie schicken mich auf einen runden Geburtstag, damit ich schöne Fotos knipse. Ich weiß von keinem Geburtstag. Pastor van Gemmern, er wird 80. Der Landesbischof macht seine Aufwartung, dann Schützenvereine, Bruderschaften und natürlich der Herr Bürgermeister. Da darf die Presse eben nicht fehlen. Warum lassen Sie mich nicht über den Mordfall Schleuser berichten? Es ist noch gar nicht erwiesen, ob es ein Mord ist. Alle gehen aber davon aus. Warum recherchieren wir nicht im Umfeld des Mordopfers? Vielleicht sind wir sogar schneller als die Kripo. Also bei allem Respekt, aber wir sind nicht das Privatfernsehen. Wir bilden uns nicht ein, der Polizei die Arbeit abnehmen zu können. Das heißt also, dass die anderen zuerst mit der Story herauskommen werden. Wissen Sie, manchmal ist in unserem Job Fingerspitzengefühl besser als die vielgerühmte Nase für die richtige Story. Seriöser Journalismus bedeutet, dass man lieber zu spät kommt, als etwas Falsches zu bringen. Vielen Dank für die Belehrung. Also schön. Schreiben Sie einen gut recherchierten Hintergrundbericht über den sogenannten Rasputin. Und was den Anfängerjob angeht, so werde ich ihn übernehmen. Herr Pastor, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Gerd Karnap vom nordelbischen Kurier. Ach, endlich lerne ich den mutigen jungen Mann einmal kennen. Ja, vielen Dank für das Kompliment. Aber wie kommen Sie darauf, dass ich mutig bin? Na, wissen Sie, was ich mir sagte, als ich hörte, dass jemand in das Haus des Malers eingezogen ist? Ich werde hingehen und meinen Antrittsbesuch machen, habe ich gesagt. So wie früher. Haben Sie Herrn Klint auch besucht? Oh ja, so hin und wieder. Wir hatten recht angenehme Dispute. Was aber nichts daran ändert, dass der arme Kerl eine verworfene Seele war. Was meinen Sie damit? Sehen Sie sich nur seine Bilder an, Herr... Karnap. Werfen Sie einen kurzen Blick darauf. Mehr kann man nicht verlangen. Dann ahnen Sie in etwa, was ich damit meine. Wussten Sie übrigens, dass Herr Klint auf seinem eigenen Grundstück zu Grabe liegt? Nicht innerhalb des Zauns, aber direkt daneben auf dem angrenzenden Friedhof. Er und seine Frau. Neben ihrem Namen steht in absentia. Das bedeutet, dass sie nicht anwesend ist. So seltsam, nicht wahr? Ja, ich werde mich jetzt wieder aufmachen. Also, feiern Sie noch schön, Herr Pastor. Herr Klint verehrte mir sogar eins seiner Werke. Sagen Sie, junger Mann, glauben Sie an die Hölle? Nein, nein, absolut nicht. Nun, ich eigentlich auch nicht. Das verwundert Sie jetzt nicht wahr? Ach, Satan und seine Heerscharen, die Fratzen des Bösen und der ganze Tüdel. Ich sag immer, Gott der Herr ist viel zu barmherzig, uns das anzutun. Ja, und so sehr ich das Geschenk des Malers auch schätzte, ich konnte es nicht behalten. Wissen Sie warum? Solange das Bild hier in meinem Haus hing, war ich mir einfach nicht mehr sicher, ob ich nicht doch an diesen Teufelskram glaube. Montag, 4. November 1985. Seit Miriam von mir gegangen ist, lebe ich in einem schwarzen Schatten. Meine Augen haben sich inzwischen an ihn gewöhnt, sodass ich vieles klar sehe. Ich male und schreibe Tag und Nacht und bin mir sicher, dass sie mir zusieht. Doch da ist noch die kleine Lydia, die mit der Gewalt ihres jungen Lebens meine ganze Aufmerksamkeit fordert. Ausgerechnet von mir, dem sie das Beste und Heiligste in meinem Leben genommen hat. Sie hat es mir nicht genommen. Ich sollte nicht ungerecht sein. Doch Miriam ist tot, weil sie da ist. Das lässt sich nun einmal nicht leugnen. Seit kurzem habe ich Gwendolin, ein irisches Au-pair-Mädchen, angestellt, damit sie der kleinen Lydia ein Mutterersatz sein kann. Gwendolin ist eine sanfte, geduldige Person, die nicht die üblichen Flausen ihrer Altersgenossinnen im Kopf hat. Ich glaube, sie ist die einzige der Bewerberinnen, die das Haus und seine beklemmende Atmosphäre zu würdigen weiß. Sie passt hierher. Gwendolin ist zurückhaltend, spricht nicht viel und hat kein sonniges Gemüt. Für die Kleine ist sie unentbehrlich. Als ich am späten Nachmittag nach Hause kam, hatte ich unerwarteten Besuch. Auf dem Rasen stand eine Frau, die die Tannen zu betrachten schien. Sie war schlank und trug einen wehenden Rock mit indischen Mustern im Stil der 70er Jahre. Ihr Gesicht verbarg sich hinter einer übergroßen, altmodischen Sonnenbrille. Ich ging auf sie zu. Entschuldigung, darf ich fragen, was Sie hier suchen? Sie wandte sich mir zu, nahm die Sonnenbrille ab, und da erkannte ich sie. Sie war die geheimnisvolle Schöne auf Clints Ölbild. Mein Name ist Clint. Lydia Clint. Von mir haben Sie dieses Haus gekauft. Der Tod Ihres Vaters tut mir leid. Kann ich die Wand sehen, hinter der man diese Entdeckung gemacht hat? Ja, es ist drüben im Gartenhaus. Die Polizei hat die Stelle abgeriegelt. Haben Sie vielleicht eine Idee, um wen es sich bei dem Toten handeln könnte? Nicht die geringste. Wie kommen Sie darauf? Das habe ich der Polizei schon gesagt. Nein, lieber doch nicht. Ich habe es mir anders überlegt. Ich will die Stelle gar nicht sehen. Kann ich Ihnen vielleicht etwas anbieten? Einen Tee oder einen Kaffee? Ob es mir leid tut, weiß ich noch nicht einmal. Was? Das mit Vater. Unser Verhältnis war nicht das Beste. Ich schätzte sie auf 24, vielleicht 25. In ihrem Gehabe war etwas Kindliches. Sie erinnerte mich an Mädchen, die ich früher gekannt hatte, als ich noch eifrig an Demos und Friedensmärschen teilgenommen hatte. Als sie jede jeden nett fand und alle eine große Familie waren. Und gleichzeitig die Begriffe nett und Familie tabu waren. Wir gingen ins Haus. Verstehen Sie, ich habe das Haus nicht des Geldes wegen verkauft, sondern weil ich einfach nicht mehr mit all dem belastet sein wollte. Das sollte endlich vorbei sein. Aber als ich Lasse, das ist mein Freund, er besitzt eine Galerie in Hamburg, von den Zeichnungen erzählte, bestand er darauf, die Bilder für eine Ausstellung zusammenzustellen. Der unbekannte Ronald Clint. So etwas in der Art. Keine schlechte Idee, wie mir scheint. Während wir sprachen, enthüllte Lydia eine der düsteren Zeichnungen und betrachtete sie. Nein, sie betrachtete sie nicht, sondern wurde von ihr regelrecht in einen Bann gezogen. Es handelte sich um eine dieser düsteren Kohlezeichnungen, von denen der Pastor gesagt hatte, dass er sie nicht einmal geschenkt haben wollte. Sie zeigte eine seltsame Festgesellschaft, die auf den ersten Blick wie eine bösartige Karikatur des letzten Abendmahls wirkte. Mitten auf dem massiven Tisch stand eine Holzkiste, aus der ein menschlicher Körper herausragte. Sein Gesicht war eingefallen und die Augenhöhlen leer. Weiße Würmer krabbelten aus dem Behälter. Obwohl es sich augenscheinlich um einen Toten handelte, hielt er den Arm erhoben, einem bloßen Knochen von dem Fetzen seiner Kleidung herabhingen, und deutete anklagend auf den Betrachter, der unwillkürlich das Gefühl hatte, schuldig zu sein. Woran auch immer. Den Titel hatte der Maler in einem wilden Schriftzug in die Zeichnung hineingeschrieben. Du bist der Mann. Wie kann er nur so etwas behaupten? Er war es. Er hat sie auf seinem verdammten Gewissen. Wen denn? Meine Mutter, Miriam. Er hat sie getötet. Aber mir gibt er die Schuld. So war es immer. Weil ihre Mutter bei ihrer Geburt starb, nicht wahr? Er wollte nie ein Kind. Schon gar keines, das zum Leben kam, indem es seine Mutter tötete. Sie war sein Ein und Alles. Solange ich in diesem Haus wohnte, hatte ich nur eine Chance, eine zweite Miriam zu werden. Seine Frau. Carnap? Majewski hier. Wie steht's, Herr Reporter? Hätten Sie Lust auf einen kleinen Plausch? Selbst wenn, momentan habe ich Besuch. Ich wollte sowieso gehen. Aber der Tee. Wegen der Bilder melde ich mich bei Ihnen. Mittwoch, 6. November 1985. Wieder war der Pfarrer zu Besuch. Er scheint sich Sorgen um ein Seelenheil zu machen. Wir hatten ein anregendes Gespräch. Wie ich glaubt Van Gemmern nicht daran, dass das Leben mit dem Tod endet. Das atheistische Dogma vom Menschen, der aus Material besteht und zum Material zurückkehrt, hält er, genau wie ich, für ebenso simpel wie fantasielos. Eine Art neuzeitlicher Müllentsorgungsanthropologie. Dennoch sind wir alles andere als einer Meinung. Für den Pfarrer ist das Jenseits eine grüne Wiese, auf der Blumen wachsen, Bienen summen und der allmächtige Herr für jede erdenkliche Annehmlichkeit sorgt. Bei mir verfangen solche frommen Lügen nicht. Die Seele bekommt keine Flügel und flattert nicht aus dem toten Körper. Sie liegt mit im Grab und ist dazu verdammt, Zeuge zu sein, wie der Körper, den sie bewohnt hat, unaufhaltsam zerfällt. Nun, Herr Kommissar, sind Sie in Ihrem Mordfall schon weitergekommen? Immerhin sind wir inzwischen ziemlich sicher, dass es sich um Mord handelt. Die Tote weist Würgemale am Hals auf, die mit etwas Fantasie dreieckig sind. Dreieckig? Sie nehmen doch nicht etwa an, dass die Tat auf das Konto dieses Serienmörders geht, dessen Überreste man in meinem Haus gefunden haben will. Glauben Sie nicht alles, was die Presse schreibt. Ich sage Ihnen, Rasputin ist quick lebendig. Warum hat man dann so lange nichts mehr von ihm gehört? Es ist jetzt 11 Jahre her. Mir kommt es vor, es sei gestern gewesen. So einen Fall hat man wahrscheinlich nur einmal in seiner Laufbahn. Die Öffentlichkeit machte Druck und wir dachten so manches Mal, wir hätten den Mann erwischt. Es gab bündelweise Täterprofile, in die die Experten ihre ganze Fantasie investierten. Aber im Grunde wussten wir nichts über ihn. Na, man hat ihn ja auch nicht gefasst. Eines Tages hörte er auf zu morden. Es kann da einen Haufen Gründe dafür geben. Tatsache ist jedenfalls, dass das für einen wie den die beste Tarnung ist. Äußerlich ist er ein Mensch wie du und ich. Vielleicht sitzt er da drüben am Tisch und sieht uns zu. Sie glauben also, dass er jetzt wieder aktiv geworden ist und dieses Mädchen ermordet hat? Rasputin war nicht so leicht vorauszuberechnen wie andere Serienkiller, müssen Sie wissen. Er tötete nicht immer. Manchmal hat er auch nur an seinen Opfern genippt. Vielleicht wollte er das Mädchen vergewaltigen und die Sache verlief tödlich. Das klingt alles sehr vage. Das mag sein. Doch seit heute Morgen gibt es vielleicht eine Spur. Sagen wir den Hinweis auf eine Spur. Oder vielleicht nur den Verdacht auf den Hinweis auf eine Spur. Machen Sie sich nur lustig, Herr Journalist. Wir wissen von einem Sportlehrer, der seine Finger nicht bei sich behalten kann. Er unterrichtete auch Maggie Schleusser. Aber diese Information bleibt unter uns, verstanden? Wir wollen keine Hexenjagd. Zahlen bitte. Darf ich fragen, warum Sie so beharrlich sind, wenn es um diesen Rasputin geht? Meine Tochter war das vierte Opfer des Monsters. Er hat sie erwürgt und wie Abfall an einer Böschung liegen lassen. Sie war gerade mal 24. Das tut mir leid. Ich mag meinen Job nicht besonders. Glauben Sie bloß nicht, es sei der detektivische Ehrgeiz, der mich antreibt. Nur um den Mann zu kriegen, habe ich so lange ausgehalten. Und ich will verdammt nochmal nicht, dass alles umsonst war. Dienstag, 12. November 1985. Gwendoline entwickelt in letzter Zeit einen besserwisserischen Zug, dessen Ansatz mir am Anfang völlig entgangen ist. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr scheint mir, dass sie hinter Lydias Aufsässigkeit steckt. Meine Tochter hört nicht auf mich, spricht nur ungern und weigert sich zu essen, wenn ich etwas für sie koche. Gwendoline sollte sich hüten, mir einen Anlass zu der Annahme zu geben, dass sie die Kleine gegen mich aufhetzt, denn das würde ich ihr niemals verzeihen. Hallo, Herr Nachbar. Faszinierende Lektüre, nicht wahr? Habe ich zu viel versprochen? Ja, bisher habe ich nur ein paar Seiten überflogen. Ich bin noch lange nicht am Ende. Das Ende fehlt auch. Keine Ahnung, wo die restlichen Seiten geblieben sind. Kann ich dir was zu trinken anbieten? Gegen ein Glas Wein würde ich mich nicht sträuben. Wie ich sehe, sind die Bilder ja immer noch hier. Ja, aber nicht mehr lange. Frau Klint wird sie demnächst abholen. Sie will sie in Hamburg ausstellen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie noch einmal hierher zurückkehrt. Prost. Kanntest du sie näher? Naja, nicht näher, so wie man jemanden als Nachbarn kennt, sagen wir als psychologisch geschulter Nachbar. Sie hat offenkundig darunter gelitten, dass ihr Vater sie für den Tod ihrer Mutter verantwortlich gemacht hat. Ja, aber die Sache war noch komplizierter. Für Ronald Klint war Lydia nicht Lydia, sondern Morella. Wer ist Morella? Eine Figur Edgar Allan Poes. Morella ist eine außergewöhnlich schöne Frau, die sich an ihren Geliebten klammert, je mehr er ihr die Gegenliebe schuldig bleibt. Daran geht sie zugrunde und stirbt, als sie eine Tochter zur Welt bringt. Aber dann hätte doch eher Miriam Morella sein müssen. Na, Moment. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die Trauer des Witwers weicht bald der Erleichterung darüber, dass seine Frau ihm nicht mehr zusetzen kann. Doch die Tochter wächst heran und sieht der Mutter täuschend ähnlich, sodass er auch zu ihr auf Distanz geht. Schließlich stirbt sie. Und als er sie in der Gruft neben ihrer Mutter bestatten will, findet er das Grab leer vor. Verstehst du? Morella hatte niemals eine Tochter geboren. Sie selbst war diese Tochter. Aber das ist doch absurd. Absurd oder nicht? Klint hat jedenfalls daran geglaubt. Natürlich. In absentia. So ergibt es einen Sinn. Was ergibt einen Sinn? Das steht auf Miriams Grab. In Abwesenheit. Für Klint lag sie nicht dort in ihrem Grab, weil sie in ihrer Tochter weiterlebte. So wie in dieser Geschichte. Ich versuchte, meinen Gast mit weiteren Gläsern Wein zum Bleiben zu überreden. Denn mir war klar, es war einer dieser Abende, an denen ich nicht lange allein bleiben würde. Früher oder später würde Heiko Gerling aufkreuzen und mir das Leben schwer machen. Konrad nahm den Wein gern an. Aber gegen 9 empfahl er sich, weil er noch an seinem neuen Buch arbeiten wollte. Ich machte mich auch aus dem Staub und versuchte, den Abend in der Kleinstadt totzuschlagen. Da gab es nicht viele Möglichkeiten. Schließlich landete ich in der Kneipe, in der mir Hauptkommissar Majewski neulich gestanden hatte, dass er an Geister glaubte. Und wieder traf ich ein bekanntes Gesicht. Oh, Sie, Herr Pfarrer. Dass man Sie um diese Zeit noch hier trifft. Nun, das liegt daran, dass ich keine Pflichten mehr zu erfüllen habe. Wie steht's? Setzen Sie sich und trinken Sie einen mit mir. Ja, ein Bier bitte. Dieser Tote da in Ihrem Haus, hat man inzwischen schon herausgefunden, dass er das Opfer eines Verbrechens wurde? Na, gibt es denn einen Grund, das anzunehmen? Als der Maler damals vor seinem Tod zu mir kam. Da habe ich tatsächlich sowas befürchtet. Ach, Sie haben ihn kurz vorher noch gesprochen? Das muss einige Wochen vorher gewesen sein. Oder einige Tage. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Herr Pfarrer, hat er gesagt, wenn ein Mensch schwere Schuld auf sich geladen hat, von der außer ihm aber niemand weiß, welchen Grund gäbe es für ihn, diese Schuld zu gestehen, wenn man bedenkt, dass er mit diesem Geständnis sein ganzes Leben ruinieren würde? Ich wies ihn darauf hin, dass das irdische Leben, gemessen an dem Ewigen, das ja auf dem Spiel steht, ein ziemlich bescheidener Preis ist. Und nur die Buße setzt den Menschen in die Lage, die Ewigkeit ohne diese Last zu bestehen. Verstehe, verstehe. Was kann er mit der schweren Schuld gemeint haben? Machen Sie sich den Unterschied klar, habe ich ihm geraten, zwischen der Ewigkeit und der Endlosigkeit. Und die ist die Hölle, nicht wahr? Oh, das hört sich so an, mein Sohn, als gäbe es da etwas, das auch Ihrer Seele den Frieden raubt. Oh, machen Sie sich keine Hoffnung, Herr Pfarrer. Sie werden mir nicht die Beichte abnehmen. Es würde nichts helfen. Außerdem glaube ich nicht daran. Aber seltsam ist es trotzdem. Genau das hat der Herr Klint damals nämlich auch gesagt. Als ich nach Hause zurückkehrte, es muss so gegen 11 gewesen sein, bemerkte ich Licht im Gartenhaus. Es war nur ein schmaler Streifen, wie von einer Taschenlampe. Außerdem stand die Tür offen. Der Schein drang aus dem größeren der beiden Räume, den die Polizei nicht versiegelt hatte, genauer gesagt aus einem Loch im Boden. das bisher eine Falltür verdeckt hatte. Dort unten lag Ronald Klints unterirdisches Atelier. Ich zwängte mich eine enge Steintreppe hinunter und gelangte in eine stickige Kammer, in der man kaum atmen konnte. Sie war größer, als es auf den ersten Blick schien. Dafür sorgten Wandmalereien in grellen, aufdringlichen Farben, die von überall auf mich einstürzten. Ich glaubte, eine ägyptische Grabszene zu erkennen. Anubis, den schakalköpfigen Gott, der einen Verstorbenen auf seiner letzten Reise begleitete. Man fühlte sich wie im Grab eines antiken Pharaos. Nur waren die Figuren an den Wänden nicht zweidimensional und flach. Sie schienen aus der Wand herauszutreten und blickten dem Betrachter direkt ins Gesicht. Außerdem waren sie sehr groß und wirkten viel zu lebendig. Ich zuckte zusammen, als ich hinter mir auf der Treppe ein Geräusch hörte. Lydia! Seit einer Ewigkeit war ich nicht mehr hier. Ein gespenstischer Ort. Wozu hat er diese Götterbilder geschaffen? Hier hat er gearbeitet. Tageslicht, hat er mir einmal erklärt, macht das Malen vielleicht einfacher, aber auch banaler. Mir scheint das eher eine Grabkammer zu sein, als ein Ort zum Malen. Das hat Mutter auch immer gesagt. Sie haben Ihre Mutter gekannt? Ich meine nicht Miriam. Sie war für mich immer nur ein Grabstein. Meine Mutter war Eliane, die Schwester meines Vaters. Was ist aus ihr geworden? Ich weiß es nicht. Haben Sie noch Erinnerungen an Gwendolin, Ihr Kindermädchen? Ich war noch sehr klein. Und Papa hat mir verschwiegen, dass sie ermordet wurde. Er behauptete, dass er sie entlassen hätte. Sie haben sich so oft gestritten. Worüber denn? Anfangs wollte er immer, dass ich sie als meine neue Mutter ansah. Später beschwor er mich, nicht auf ihr dummes Geschwätz zu hören. Nachdem sie weg war, durfte ich ihren Namen nicht mehr erwähnen. Kurz bevor er starb, sprach Ihr Vater von einer Schuld, die er auf sich geladen hatte. Haben Sie eine Idee, was er gemeint haben könnte? Wie soll ausgerechnet ich das wissen? Mein Vater war krank, zwanghaft besessen, gefangen in unsinnigen Ritualen. Er hatte eine Alarmanlage installiert, die aus seinem zukünftigen Grab nach drüben ins Haus führt, nur damit er sich sicher fühlte. In diesem Raum hier hat er unzählige Nächte zugebracht. Manchmal schlich ich mich her und lauschte seinen bizarren Selbstgesprächen, wie zwei selbstständige Stimmen, die miteinander zu streiten schienen. Oft hätte ich schwören können, dass er hier unten nicht allein war. Es könnte also sein, dass er hier... Ach, bitte, fragen Sie nicht weiter. Es ist genug. Ich möchte nicht mehr darüber reden. Sie verließ das Grundstück fast fluchtartig. Und ich ärgerte mich über mich selbst, dass ich sie mit meiner Fragerei vertrieben hatte. Lydia schien mich zu mögen. Aber dann musste sie miterleben, wie ich mich von jener Vergangenheit in den Bann ziehen ließ, von der sie loszukommen versuchte. Damit musste Schluss sein. Es war das Beste, sich endlich mit der Gegenwart zu beschäftigen und den wahnsinnigen Maler samt dem Verbrechen, das er dem Pfarrer beinahe gestanden hatte, in Ruhe zu lassen. Dies gelang mir auch. Allerdings nur für eine Nacht. Am nächsten Morgen fiel mir in der Redaktion eine Ausgabe des Superblitzes in die Hände, einer Boulevardzeitung. Neue Spur führt zur Käthe-Kollwitz-Schule. Geht Rasputin wieder um, titelte das Blatt mit großen Lettern. Ich fand, dass es an der Zeit war, Hauptkommissar Majewski die fixe Idee zu nehmen, dass der berüchtigte Rasputin Maggie Schleuser ermordet hatte. Leider erreichte ich ihn nicht. Zu diesem Zeitpunkt war der Hauptkommissar nämlich gerade dabei, den Mordfall Schleuser abzuschließen. Ja, Majewski. Holling hier. Ich wollte nur sagen, dass wir die Jagd abblasen können. Welche Jagd? So wie es aussieht, haben wir den Mann, der Maggie Schleuser auf dem Gewissen hat. Wo bist du jetzt? In Torvalds Wohnung. Wir haben uns etwas genauer umgesehen und sind fündig geworden. Warte auf mich, ich bin gleich da. Und gib bloß nicht wieder was an die Presse. V. Freitag, 22. November 1985. Heute habe ich einen lieben Brief von Eliane, meiner Schwester, erhalten. Unser Verhältnis war niemals das Beste. Umso mehr hat ihr warmherziger, mitfühlender Ton bei mir Eindruck hinterlassen. Ich kann mir vorstellen, wie dir zumute ist, schreibt sie. Habe keine Scheu, mich zu bitten. Du hast ein großes Haus und ich kann dir eine Menge Arbeit abnehmen. Es ist jetzt bald eine Woche her, dass man Gwendolins Leichnam auf der Aschenbahn des Schulsportplatzes gefunden hat. Bevor sie starb, wurde sie misshandelt und übel zugerichtet. Niemand weiß, wer die barbarische Schandtat begangen hat. Immer noch ist das Städtchen in heller Aufruhr. Die Leute haben kein anderes Thema. Ganz plötzlich ist das Fürchterliche aufgetaucht, von keinem erwartet und mitten in ihrer kleinen, heilen Welt. Die Menschen sind entsetzt und in Panik. Dennoch habe ich kein Mitleid mit ihnen. Tut mir leid, ich habe im Stau gesteckt. Wo ist der Kerl? Schon auf dem Weg ins Präsidium. Hier, sieh dir das an. Bilder von seinen Schülern? Ja, aber nicht nur im Unterricht. Hier, schau. In der Umkleide, unter der Dusche. Und im Keller steht ein ganzes Regal voller Videos. Schon auf dem zweiten haben wir Aufnahmen von Maggie gefunden. Fotos beweisen keine Morde. Ja, genau das hat er auch gesagt. Ich habe die Kleinen nur angeschaut, nicht angerührt. Übrigens hat er seine letzte Stelle aufgegeben, weil man ihm dort beinahe auf die Schliche gekommen wäre. Wann war das? Vor anderthalb Jahren. Wie kommst du übrigens darauf, dass ich mit der Presse gesprochen habe? Weil das, was hier passiert, heute Morgen schon in der Zeitung stand. Ja, dann hatten die es wohl ein bisschen eilig. Nicht ein bisschen, viel zu eilig. Das kann nämlich alles so gar nicht stimmen. Was meinst du? Dieser Sportlehrer kann nicht Rasputin sein. Er ist viel zu jung und wohnt noch keine zwei Jahre hier. Der ist nie und nimmer der Mann, den wir suchen. Wir? Du willst wohl sagen, du, Herr Kollege. Mensch, hör endlich auf, einem Phantom nachzujagen. Wir sind hier nicht hinter Rasputin her, sondern hinter dem Mann, der ein Mädchen ermordet hat. Und Torwald ist kurz davor, das Verbrechen zu gestehen. Naja, vielleicht ist er. Vielleicht. Vielleicht? Er ist es. Du wirst sehen. Trotzdem sollten wir nicht zu früh ans Kreuz nageln. Gehen wir alles genau durch. Tatzeit, Tatort, Zeug. Vertrau mir, Majewski. Ich bin keine Anfängerin und nehme keine Verhaftung vor, wenn sie nicht wasserdicht ist. Dieser Kerl hat deine Tochter zwar nicht getötet, aber er ist vom gleichen Schlag. Und wir haben ihn geschnappt. Damit kannst du die Sache doch endlich abschließen. Majewski, hörst du mir überhaupt zu? Doch, ja. Ja. Gute Arbeit, Frau Kollegin. Dann können wir den Fall ja wohl abschließen. Der Untergang des Hauses K. Von Christoph Güsken. Teil 1. Mit Carnap, Alexander Ratschun. Konrad, Burkhard Klausner. Klint, Bernhard Schütz. Majewski, Matthias Habich. Holling, Helene Grass. Lydia, Laura Mehr. Miriam, Johanna Gastorf. Gerling, Daniel Berger. Und Olivia Gräser. Lars Kaluski. Hussein Michael Schirpici. Ernst August Chapman. Musik: Fabian Römer. Technische Realisation: Jürgen Glosemeier und Peter Hamacher. Regieassistenz: Philipp Brühl. Regie: Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007. Dramaturgie und Redaktion: Nathalie Challis. Der Untergang des Hauses K. von Christoph Güsken. Musik: Fabian Römer. Regie: Petra Feldhoff. Teil 2. Samstag, 24. März 1990. Ich kann mit meiner Schwester nicht leben. Eine Bemerkung von mir und sie spricht tagelang kein Wort mehr. schließt sich in ihrem Zimmer ein oder liegt auf der Couch im Wohnzimmer und starrt an die Decke. Und wenn wir uns wie gestern Abend endlich versöhnen, sagt sie mir, alles, was ich wollte, ist dir, Miriam, ein bisschen zu ersetzen. Damals, als Eliane einzog, rettete sie mich aus einer fast ausweglosen Situation. Nach Gwendolins Tod stand ich ganz allein da. Eliane brauchte nicht lange, um das Herz meiner Tochter zu erobern. Lydia begann wieder zu lachen und fasste neues Vertrauen zum Leben. Das Mädchen bildet sich ein, du wärest ihre Mutter. Das bin ich ja auch, in gewisser Weise. Lydia mag dich gern, Eliane, aber das solltest du nicht ausnutzen. Ausnutzen? Was meinst du denn damit? Dass ich es nicht schätzen würde, wenn du dich in meine Familie drängst. Aber die Kleine braucht eine Mutter, eine lebende Mutter. Das bist du aber nicht. Du bist nicht ihre lebende Mutter. Schon lange denke ich, es wäre besser, wenn sie geht. Neuerdings trägt sie sogar Miriams Kleidung. Es ist empörend und billig, auf welche Art und Weise sie versucht, in die Rolle meiner toten Geliebten zu schlüpfen. Aber als ich sie zur Rede stellte, stritt sie alles ab. Sie hatte sich längst umgezogen und schnappte ein wie eine Hausangestellte, die ich ungerechterweise des Diebstahls bezichtigte. So geht es nicht weiter. Niemanden nützt es, wenn wir uns gegenseitig zerfleischen. Wir brauchen jemanden, der zwischen uns vermittelt. Du vielleicht, Ronald. Ich brauche niemanden. Unser Nachbar ist ein anerkannter Therapeut. Wir sollten uns an ihn wenden. Herr Hauptkommissar, welch seltener Besuch. Entschuldigen Sie, Dr. Conrad, ich wollte Sie nicht stören. Aber ich brauche den Rat eines Experten. Na, dann kommen Sie mal rein. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Nein. Kaffee, Tee oder ein Glas Wein? Nein, danke. Zum Beispiel. Sie können sich sicher denken, weshalb ich hier bin. Es geht um den Mordfall Schleusser. Ja, das habe ich mir in der Tat gedacht. Aber sehen Sie, Herr Kommissar, eigentlich habe ich der Polizei schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich möchte Sie trotzdem bitten, Maggie Schleusers Tod unter der Voraussetzung zu betrachten, dass Rasputin der Täter sein könnte. Nun, vieles spricht doch aber inzwischen dafür, dass es sich bei diesem Mann um ein Phantom gehandelt hat. Eine Ansammlung verschiedener Tatmerkmale und Handlungsmuster, von denen man gern hätte, dass sie zu einer Person gehörten. Aber wie ich in der Zeitung las, gibt es inzwischen einen konkreten Verdächtigen. In der Zeitung steht, es handelt sich um einen Lehrer des Opfers. Sie wissen doch, was Zeitungen so schreiben. Falls dieser Mann der gesuchte Killer ist, dann müsste er seinen ersten Mord im Alter von 13 Jahren begangen haben. Sehen Sie, hier. Ich habe eine Aufstellung der Daten, an denen er zugeschlagen hat. Die Pause beträgt ziemlich genau 11 Jahre. Und wenn es nicht Rasputin war. Ich weiß, dass es schwerfällt, umzudenken, wenn man, wie Sie, Herr Kommissar, gleichsam selbst zu den Betroffenen zählt. Aber möglicherweise behindert sich die Polizei selbst, wenn sie auf der Theorie vom Serientäter beharrt. Ich habe Sie lediglich gebeten, sich vorzustellen, dass Rasputin der Täter ist. Dann müssten wir die lange Pause erklären. Begab er sich in eine Behandlung, die letztlich scheiterte? Oder tritt er nur aufgrund eines bestimmten Schlüsselreizes in Aktion, der zufällig ausblieb? Wurde er krank? Alles in allem wäre es aber die einfachste Erklärung, dass wir es mit mehreren Tätern zu tun haben. Aber gut, nehmen wir trotzdem an, dass es einer ist. Dann ist er überdurchschnittlich intelligent. Sie können ihn nicht so einfach schnappen. Im Gegenteil. Er sucht sich jemanden aus, der ihn entlarven könnte. Dieser Person liefert er Beweisstücke und Anhaltspunkte, die ihn zum Täter führen können. Damit bekämpft der Mörder seine Schuldgefühle. Er hat mich in der Hand, denkt er von seinem Erwählten, und er könnte mich ans Messer liefern, wenn er wollte, aber er hat es nicht getan. Also ist es seine Schuld, dass ich weiter diese schrecklichen Dinge tue. Entschuldigen Sie. Ja, was gibt's? Holling hier. Sag mal, wollten wir die Presse nicht vorerst rauslassen? Ja, natürlich. Dann haben wir eine undichte Stelle. Lies den Superblitz von heute. Samstag, 3. August 1991. Konrad ist ein Glücksfall als Nachbar, sofern man Nachbarn überhaupt als Glücksfälle bezeichnen will. Er scheint eine Menge von Menschen zu verstehen, weil er sie ohne Emotionen und ohne Vorurteile betrachtet. Das gilt auch für mich. Neulich äußerte er die Meinung, dass mein Problem eine sogenannte Taphophobie sei, worunter man die Angst davor versteht, lebendig begraben zu werden, noch bevor man wirklich tot ist. Konrad meint, ich sei ein typischer Fall. Er hat ein Faible für typische Fälle. Trotzdem hat jene schöngeistige Angst, von der er redet, nichts mit dem Schrecken zu tun, der hinter der letzten Tür lauert. Konrad ist wie alle vernünftigen Menschen. Er macht den Fehler, sich auf Sichtbares zu beschränken. Seine gelehrten Vorträge sind nichts weiter als das berühmte Singen im dunklen Keller. Er bringt sich in Sicherheit vor der eigenen Vorstellungskraft. Aber Gnade ihm Gott, vor der letzten Tür. Ja? Herr Karnap, hier ist Holling, Mordkommission. Ja, was kann ich für Sie tun? Vorher müssen Sie mir versprechen, dass Sie von blutrünstigen Sensationsmeldungen absehen. Zum Beispiel, neueste Erkenntnisse im Fall Rasputin. Der Killer war eine Frau. Ach, wieso eine Frau? Die sterblichen Überreste auf Ihrem Grundstück stammen eindeutig von einer weiblichen Leiche. Das hat unser Labor zweifelsfrei festgestellt. Leider werden wir wahrscheinlich nie herausfinden, wer die Tote war. Naja, ich wollte Ihnen das nur mitteilen, bevor Sie es von Ihrer redseligen Konkurrenz erfahren. Ja, ich danke Ihnen und es wäre schön, wenn Sie mich weiter auf dem Laufenden halten würden. Als ich nachmittags nach Hause zurückkehrte, kam mir kurz vor der Haustür ein Wagen entgegen, an dessen Steuer ich Majewski zu erkennen glaubte. Konrad, dem offenbar der Besuch des Kommissars gegolten hatte, stand am Straßenrand und winkte mir zu, als ich ausstieg. Die Kripo. Wieder einmal hofft sie, dass ich ihr bei einer Ermittlung behilflich sein kann. Ich fürchte, ich war für den Kommissar eine herbe Enttäuschung. Abgesehen davon, dass Sie jemanden festgenommen haben, was könntest du ihnen denn schon sagen? Immerhin war Frau Schleuser meine Patientin. Du weißt, ich darf nicht darüber sprechen, auch wenn es dich interessiert. Der Kommissar hat sich in die fixe Idee verrannt, dass ein Serienmörder aus ferner Vergangenheit die Kleine ermordet hat. Sie war deine Patientin? Sagtest du denn nicht neulich, dass dich ausschließlich die Schattenseiten der menschlichen Persönlichkeit interessieren? Die Perversionen? Nein, nicht ausschließlich. Wer kann sich's schon leisten, seine Leidenschaft zum Alltagsgeschäft zu machen, um mir mein Hobby zu gönnen? Brauche ich normale Sprechstunden für normale Patienten? Auf meinem Anrufbeantworter fand ich eine Nachricht unserer ehrgeizigen Volontärin. Hallo Chef, ich habe eine Spur. Kann noch nicht viel sagen, aber alle Rasputin-Morde deuten meines Erachtens auf eine Person. Wenn mein Verdacht stimmt, werden Sie sich wundern. Herr Kommissar, ich habe schon versucht, Sie zu erreichen. So, na, das erübrigt sich jetzt. Lesen Sie die Zeitung, Herr Schreiberling. Da steht alles drin. Moment, warten Sie doch. Moment. Selbstmord, Sportlehrer. Hängt sich. Schuldeingeständnisse. Scheiße. Damit habe ich nichts zu tun. Wir hatten Nachrichtensperre, um so etwas zu vermeiden. Nur Sie, Kanner, wussten davon, weil ich Idiot Ihnen davon erzählt habe. Ich ärgerte mich darüber, dass der Kommissar mir keine Gelegenheit gab, die Sache richtigzustellen. Doch je öfter ich die Schlagzeile des Superblitzes las, desto weniger tat ich mir leid. Schließlich warf ich das Blatt in den Müll. Aber auch das half nichts. Gegen Abend bekam ich unerwarteten Besuch. Hallo. Ich hatte die spontane Idee, Sie zum Abendessen zu überfallen. Gemüse und Rotwein habe ich mitgebracht. Jetzt sagen Sie schon, dass Sie verabredet sind. Nein, nein, kommen Sie nur herein. Haben Sie schon eine Idee, was wir kochen werden? Wenn Sie Spaghetti im Haus haben, um den Rest kümmere ich mich schon. Warum sind Sie ausgerechnet in dieses Haus gezogen? Darauf gibt es mindestens zwei Antworten. Die eine ist, weil es erschwinglich war, und ich dringend ein neues Zuhause gesucht habe. Und die zweite? Etwa ein Jahr bevor ich es kaufte, starb ein Freund von mir. Ach. Ja, er wurde im letzten Moment vor dem Ertrinken aus dem Meer gerettet. Aber die Ärzte sagen, dass die Angst vor dem sicheren Tod ihn umgebracht hat. Ja, ein seltsamer Zufall, nicht wahr? Ihr Vater, davon bin ich überzeugt, hat diese Art von Schrecken auch gekannt. Sonst hätte er diese Bilder nicht gemalt. Was weiß ich schon. Papa war ein fremder Mann für mich. Wenn ich ihn brauchte, war er nicht da, sondern malte oder trank. Ich war ihm gleichgültig. Menschen, die ihm nahe sein wollten, konnte er nicht ertragen. Sie meinen auch Ihre Tante? Die letzten Jahre habe ich auf Lanzarote verbracht. In einer Kommune. Die meisten der Bewohner dort haben schlimme Dinge hinter sich. Elternhäuser zum Beispiel, die aus ihnen ein Wrack gemacht haben. Shurato, unser Lehrer, meint, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Solche, die ihrer Umwelt die Lebensenergie aussaugen, und solche, die sich aussaugen lassen. Mein Vater war ein Saugertyp. Eliane eine, die ihre Erfüllung darin fand, sich aussaugen zu lassen. Wie sollte ich ihnen helfen? Ich musste weg aus diesem Haus, sonst wäre ich auch zugrunde gegangen. Bestimmt war es für Sie das Beste. Könnte ich bei dir übernachten? Nur ein oder zwei Tage. Lasse und ich haben uns gestritten. Ich möchte vorerst nicht zu ihm zurück. Vorerst? Vaters Bilder findet er in einem Horrorkabinett. Er bildet sich ein, die beste Art, sie zu vermarkten, ist, Vater nachträglich zu einer Art Monstrum abzustempeln. Hm. Eine geschmacklose Idee. Bestimmt meint er es nicht böse. Er will nur Eindruck auf sie machen. Ein oder zwei Nächte, nicht mehr. Ich verspreche, ich werde dich nicht stören. Ich schlafe hier unten auf der Couch. Sie schlief aber nicht auf der Couch. Noch im Wohnzimmer tauschten wir erste Küsse aus. Danach gab es kein Halten mehr. Ich spürte Lydias Körper an meinem, vergrub die Hände in ihrem Haar, atmete ihren Duft. Es war lange her, dass ich mit einer Frau geschlafen hatte. So lange, dass ich schon vergessen hatte, wie sehr ich es vermisste. Schon bald hörte ich auf, sie mit meiner Ex-Frau zu vergleichen und bildete mir ein, dass diese Nacht vielleicht ein neuer Anfang sein würde. Ich bildete es mir nur ein. Denn ein oder zwei Stunden später wurde ich plötzlich von einem unangenehmen Geräusch geweckt, das schnarrend und durchdringend war, wie eine Klingel, die nicht richtig funktionierte. Ich fuhr hoch und bemerkte Lydia, die schon aufrecht saß und wie erstarrt mit weit aufgerissenen Augen auf eine Stelle der Wand starrte. Was zum Teufel ist denn das? Hier gibt es doch kein Telefon. Mach das aus, bitte! Sofort mach es aus! Die Quelle des Geräuschs musste sich in unmittelbarer Nähe befinden, neben dem Kopfkissen. Mit ausgestrecktem Arm tastete ich die Wand ab und fand eine hohle Stelle hinter der Tapete, wie von einer Verteilerdose. Ich kratzte mit den Fingernägeln, riss einige Fetzen Tapete ab und legte einen Kunststoffdeckel frei. Darunter lag der Klingelmechanismus. Ich packte ein Bündel bunter Kabel und riss sie heraus. Sofort trat Stille ein. Hey, ist alles in Ordnung mit dir? Er lebt. Ich sag dir, er ist gar nicht tot. Er weiß alles und sieht uns zu. Wer denn bloß? Wen meinst du? Das war die gottverdammte Alarmanlage. Hat sie damals installieren lassen für den Fall, dass er nicht tot sein sollte. Aus dem Neuanfang in dieser Nacht wurde nichts. Spätestens als ich gegen 2 Uhr nachts mit der Taschenlampe in der Hand auf dem Friedhof ging und bei strömendem Regen ratlos auf Clints Grab leuchtete, wurde mir klar, wie ernst es um Lydia stand. Die Angst vor ihrem toten Vater war so groß, dass er sie jederzeit in Panik versetzen konnte. Ich hielt es für unverantwortlich, sie in ihrem Zustand wegfahren zu lassen. Also brachte ich sie für den Rest der Nacht in einem Hotel im Ort unter. Ich bildete mir ein, ihr besser helfen zu können als dieser Lasse. Schließlich ahnte ich, welches dunkle Geheimnis ihr Vater mit ins Grab genommen hatte. Und damit schwante mir auch, was die Ursache der Angst war, die Lydia vor ihrem Vater empfand. Deshalb durfte ich auch nicht länger zögern, Clints Geheimnis dem Kommissar anzuvertrauen. Kripo-Bereitschaft. Gerd Carnap hier. Ich möchte dringend Hauptkommissar Majewski sprechen. Der ist momentan nicht zu erreichen. Worum geht's denn, wenn ich fragen darf? Bitte richten Sie dem Kommissar aus, dass ich Ihnen gern helfen würde, hinter einem Phantom herzujagen. Und dass ich ernstzunehmende Gründe dafür anführen kann, dass es sich nicht um ein Phantom handelt. Moment, das muss ich mir aufschreiben. Am nächsten Morgen gegen 10 stand Lydia wieder vor meiner Tür. Allerdings weigerte sie sich beharrlich, auch nur einen Fuß über die Schwelle zu setzen. Ich wollte nur fragen, ob ich die Bilder noch etwas hier lassen kann. Gleich fahre ich nach Hamburg und hole den Rest. Natürlich, Lydia. Also dann bis heute Abend. Vielleicht. Ich kann dir nichts versprechen. Auch wenn es spät wird. Ich werde auf dich warten. Besser nicht. Was mich anging, so wollte ich nichts anderes als mit ihr zusammen sein. Das fortsetzen, was wir gestern Nacht so abrupt abgebrochen hatten. Mit körperlicher Anstrengung versuchte ich, die Zeit zu zwingen, schneller zu vergehen. Ich ging in den Keller und befreite ihn von altem Krempel. Regale, Möbel, Jalousien, Stück für Stück schleppte ich das Zeug nach draußen, wo es der Entrümpelungsdienst nur noch aufladen musste. Inzwischen war es 6:10. Majewski hatte sich nicht gemeldet. Auf der Suche nach einem neuen Zeitvertreib fiel mein Blick auf einen Papierschnipsel auf dem Boden des jetzt fast leeren Kellerraums. Es war der obere Teil eines mit der Maschine getippten und mit Farbe bekleckten Briefes. Man konnte nicht alles entziffern. Universitätskrankenhaus Eppendorf, Psychiatrie und Nervenklinik, Poliklinik. Dr. C. Kellermann, 15. März. Sehr geehrter Herr Klint, hiermit möchte ich mein Verständnis für Ihre spezielle Situation zum Ausdruck bringen. Mir ist selbstverständlich, dass die entschlossene Weigerung Ihrer Frau, Sie auch nur zu sehen, vor dem Hintergrund Ihrer tiefen Depression zu sehen ist. Muss ich respektieren, dass Einweisungen unserer Klinik auf den ausdrücklichen eigenen Wunsch Ihrer Frau geschah. Ich möchte dringend nahelegen, vorerst auf weitere Versuche der Kontaktnahme zu verzichten und dabei zu bedenken, dass Sie damit zu Miriams Genesung beitragen. Mir ist durchaus... Der Rest fehlte. Miriam Klint war also in psychiatrischer Behandlung gewesen. Das bedeutete, dass Clints Version vom Ende ihres Lebens, wie er es in seinem Tagebuch geschildert hatte, nicht vollständig gewesen war, hatte er den Ausdruck gestorben am Ende nur metaphorisch benutzt. Ja? Ich rufe nur an, weil ich werde heute nicht mehr kommen. Lasse und ich, wir müssen reden. Ja, klar. Verstehe ich. Du bist doch nicht böse, oder? Nein. Also bis dann. Natürlich war ich böse. Für einen Moment erwog ich sogar, sie zurückzurufen und ihr das Brieffragment vorzulesen. Eine ziemlich üble Art, sich für die Abfuhr zu rächen. Als Sekunden später das Telefon erneut klingelte, kehrte meine Hoffnung schlagartig zurück. Also hatte sie meine Enttäuschung doch bemerkt. Lydia? Leider nicht. Hier ist Holling, Mordkommission. Sie wollten doch auf dem Laufenden gehalten werden. Unsere Rechtsmedizin hat es geschafft, die Identität der Toten zu ermitteln. Hier entlang, bitte. Also, wir gehen davon aus, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Miriam Klint, Ronald Klints Ehefrau, handelt. Und was hat sie darauf gebracht? Wir hatten Glück. In mühevoller Kleinarbeit konnten wir auf einem der Kleidungsfetzen ein Monogramm rekonstruieren. M.K. Also nur zwei Buchstaben. Es sind verschnörkelte Lettern. Und die gleichen haben wir auf anderen Kleidungsstücken gefunden, die nachweislich der Toten gehörten. Ja. Miriam Klint hat höchstwahrscheinlich ihren Mann verlassen und war eine Zeit lang in stationärer Behandlung. Hm. Möglicherweise war sie geistig umnachtet. Und er wollte sie von der Außenwelt isolieren, nachdem sie zurück war. Ein fensterloser Hohlraum eignet sich wohl kaum dazu, einen Menschen einzusperren. Auch wenn er geistig umnachtet ist. Nein. Ganz offensichtlich hat er seine Frau beigesetzt. Eine seltsame Art, jemanden beizusetzen, indem man seine Leiche in eine dunkle Ecke schafft und sie dann mit einer Mauer verriegelt. Das hat er auch nicht getan. In dem Hohlraum stand ein niedriges Möbelstück, erinnern Sie sich. Es sah aus wie ein schmaler, langer Tisch. Dort hatte er die Tote aufgebahrt. Aber ich habe sie doch am Rand des Raumes gefunden, direkt unter dem Mauerstück. Das ist richtig. Wir gehen davon aus, dass die Frau zum Zeitpunkt ihrer Bestattung noch nicht tot war. Was sagen Sie da? Sie muss aufgewacht sein und nachdem sie ihre Lage begriffen hatte, verzweifelt versucht haben, irgendwie aus der Kammer herauszukommen. Ihre Finger hatten sich förmlich in den Gips hineingebohrt. Sie brachen ab, weil wir sie nicht herauslösen konnten. 8:30. Der Abend war schon halb vorbei und Majewski hatte sich immer noch nicht zurückgemeldet. Statt nach Hause zu fahren, besorgte ich mir seine Adresse aus dem Telefonbuch. Sie? Ich weiß, Sie würden mich am liebsten rausschmeißen, Herr Kommissar, aber lassen Sie uns vorher reden. Kommen Sie rein. Er bot mir sogar ein Bier an. Ich erzählte ihm haarklein, was ich inzwischen herausbekommen hatte. Doch am Ende zeigte er sich nicht sonderlich beeindruckt. Aber es passt doch alles. Klints eigenartige Todesleidenschaft, sein zurückgezogener Lebenswandel, die Eintragung in seinem Tagebuch und nicht zu vergessen, die Kritzeleien an der Wand. Naja, bis auf den kleinen Schönheitsfehler, dass er nach seinem Ableben noch einmal zugeschlagen hat. Nein, Majewski, wissen Sie, was ich glaube? Das ist kein Schönheitsfehler, sondern ein Denkfehler. Und zwar Ihrer. Sie reden sich ein, dass Rasputin auch das Schleusermädchen umgebracht hat. Andersherum, Herr Journalist, Sie sind derjenige, der sich etwas einredet. Der Maler muss der Täter sein. Also passt alles, was nach seinem Tod passierte, nicht mehr in Ihre Theorie. Van Gemmern, der Pfarrer, hat gesagt, dass Klint ihm kurz vor seinem Tod anvertraut habe, sich mit einer Schuld herumzuschlagen. Er habe sich nur nicht dazu durchringen können, sie zu gestehen. Na gut, also nehmen wir das alles einmal an. Wer hat dann Klint umgebracht? Er wurde nicht umgebracht. Er hat sich zu Tode erschrocken. Wahrscheinlich vor sich selbst. Vor seinem wahren Ich. Hat Ihnen das auch der Pfarrer erzählt, ja? Warum sollte er? Das hört sich danach an. Denken Sie doch mal nach, Carnap. Ein eiskalter Killer, der jahrelang Frauen ermordet, erschrickt sich doch nicht plötzlich vor sich selbst. Ich sage Ihnen, der Frauenmörder hatte niemals auch nur den Hauch eines Skrupels, sonst hätte er nie so lange durchgehalten. Nach diesem Abend bei Majewski war ich mir sicher, dass der Kommissar der Falsche war, um das Geheimnis des mysteriösen Rasputin zu lüften. Für den Tod seiner Tochter wollte er büßen, indem er einen aussichtslosen Kampf führte. Dass er den Mörder niemals schnappen würde, gehörte zu der Buße dazu. Vielleicht konnte ja ausgerechnet Inken Löhr die junge Volontärin Licht in die Sache bringen. So jedenfalls klang es in einer weiteren Nachricht, die sie auf meinem Anrufbeantworter hinterließ. Vollmundig, wie es ihre Art war, versprach sie den fix und fertigen Artikel für heute Nachmittag. Noch dazu mit einer Bombe, die angeblich platzen würde. Am Ende blieb nur mein Nachbar übrig. Schließlich war er derjenige, der mich überhaupt auf meine Theorie gebracht hatte. Ich traf ihn am nächsten Tag, als er damit beschäftigt war, seine Hecke zu stutzen. Wie zu erwarten, lud er mich auf ein Glas auf seine Terrasse ein. Ja, der gute Kommissar, er kann wirklich hartnäckig sein, bis zur Verbissenheit. Aber was diese Theorie angeht, Kaffee oder Tee? Ich nehme den Orangensaft, bitte. Ja, bedien dich. Welche Theorie jetzt? Ja, dass Ronald Klint der berüchtigte Rasputin gewesen sein soll. Das passt nicht. Da muss ich dem Kommissar recht geben. Hättest du mir Clints Tagebuch nicht zum Lesen gegeben, wäre ich wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen. Rasputin, falls es ihn überhaupt gibt oder jemals gegeben hat, brachte Frauen um. Er wollte, dass sie gefunden werden, so viel ist sicher. Deshalb hätte er sie niemals eingemauert. Miriam war ja auch seine Frau. Sie stellt eine Ausnahme dar. Ich denke, dass die spezielle Beziehung, die er zu ihr hatte, auf eine merkwürdige Art und Weise die Motivation zu den folgenden Morden geliefert hat. Wenn du meine unmaßgebliche Meinung hören willst, wir sollten der Tochter mehr Beachtung schenken. Ihr kommt in diesem Drama eine Schlüsselrolle zu. Lydia? Dafür spricht einiges. Sie hat ihren Vater abgöttisch geliebt, ohne sich dieser Liebe jemals wirklich zu stellen. Vor allem aber hat sie immer noch Angst vor ihm und das, obwohl er tot ist. Ich würde gerne herausfinden, was der Grund dafür ist. Angst? Ja, es stimmt wohl. Glaub mir, nach außen hin wirkt Lydia Clint normal und berechenbar, doch ihr psychisches Gleichgewicht ist höchst labil. Ein Schicksalsschlag würde es höchstwahrscheinlich zum Einsturz bringen. Wie zum Beispiel die Nachricht vom Auffinden Miriam? Durchaus denkbar. Das könnte sie aus der Bahn werfen. Am nächsten Tag machte ich einen Abstecher nach Hamburg. In einem Galerieverzeichnis fand ich die Kunstgalerie Wöllner. Inhaber Lasse Wöllner. Nachdem ich eine Weile auf der gegenüberliegenden Straßenseite gestanden hatte, wurde mir klar, dass ich hier nichts verloren hatte. Lydia und Lasse gingen mich nichts an. Stattdessen fuhr ich nach Eppendorf zur Uniklinik, fragte an der Rezeption nach einem Dr. C. Kellermann und machte mich darauf gefasst, dass er höchstwahrscheinlich schon seit Jahren nicht mehr dort arbeitete. Doch ich hatte unerwartetes Glück. Kellermann war um die 50, viel jünger, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Und das, obwohl er Kettenraucher war. Sie sagten, es gehe um einen Kriminalfall, in den eine meiner Patientinnen verwickelt ist? Ja. Genauer gesagt, eine ehemalige Patientin. Sie ist inzwischen verstorben. Vor 10 Jahren ungefähr. 10 Jahre? Ist in der Tat eine lange Zeit. Ihr Name ist Clint. Clint. Nein. Bedauere, der Name sagt mir nichts. Obwohl ich mir normalerweise Namen sehr gut merken kann. Was ist denn mit Van Dijk? Miriam Van Dijk. Van Dijk? Das ist natürlich was anderes. Sie kannten sie also? Ja, allerdings. Und ich kenne sie noch heute. Wer hat Ihnen nur erzählt, dass sie nicht mehr lebt? Wenige Minuten später kehrte er in Begleitung einer Frau zurück, die keine sehr große Ähnlichkeit mit Lydia hatte. Sie sah sehr alt aus, hatte eingefallene Wangen und kurzgeschnittenes Haar. In ihrem Blick lag tiefe Traurigkeit, aber nicht Verwirrung. Wer sind Sie? Ich kenne Sie nicht. Mein Name ist Carnap. Ich war ein Bekannter Ihres Mannes. Er hat von Ihnen immer so gesprochen, als seien Sie tot. Aber jetzt ist es andersherum, nicht wahr? Er ist tot und ich lebe immer noch. Kellermann bedeutete mir mit einer Geste, dass das Gespräch beendet war. Und Miriam ließ sich von dem Arzt am Arm aus dem Zimmer führen. Vorher aber drehte sie sich noch einmal um. Sie wollen sicher wissen, wer ihn getötet hat. Ronald, meine ich. Ja, das heißt, wenn er überhaupt getötet wurde. Ich weiß. Ich habe ihn getötet. Und er wusste, dass es so kommen würde. Auf dem Rückweg geriet ich in einen Stau und verbrachte über eine Stunde im Elbtunnel, ohne vorwärts zu kommen. Ich versuchte, mir einen Reim auf alles zu machen, während ich den Aufkleber auf der Heckscheibe vor mir anstarrte. Elvis on Tour. Natürlich saß nicht der King selbst am Steuer, sondern ein nostalgischer Fan, der ihn bis in alle Einzelheiten imitierte. Höchstwahrscheinlich trug er sogar Unterwäsche mit dem Monogramm EP. Das war's. Plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Wie hieß es in Clints Tagebuch? Neuerdings trägt sie sogar Miriams Kleidung. Es ist empörend und billig, auf welche Art und Weise sie versucht, in die Rolle meiner Geliebten zu schlüpfen. Die Tote im Gartenhaus war nicht Miriam, sondern Eliane, Clints Schwester. Zu Hause angekommen, war ich so damit beschäftigt, die entsprechende Stelle hervorzusuchen, dass mir erst spät auffiel, dass der Anrufbeantworter blinkte. Ja, Majewski? Ich bin's, Carnap. Sie wollten etwas von mir, aber ich war nicht zu Hause. Ist zu spät. Ich habe mich schon an Ihren Kollegen gehalten. Worum geht es denn? Um eine Ihrer Reporterinnen, Frau Löhr. Ich selbst habe Sie auf die Geschichte angesetzt, Herr Kommissar. Nehmen Sie es ihr nicht übel. Sie, manchmal ist sie etwas übereifrig, aber sie hat Talent. Wir haben sie gefunden. Sie wurde erwürgt. Es tut mir leid. Sind Sie noch da? Hallo? Wann ist das passiert? Vor 2 Tagen, schätzungsweise. So viel zu Ihrer Theorie. Wenn Sie mich fragen, dann... Herr Kommissar? Herr Kommissar! Die Leitung war tot und ich hatte kein Licht mehr. Mit der Taschenlampe in der Hand tastete ich mich die Kellertreppe hinunter zum Sicherungskasten. Einem monströsen Ding aus dem letzten Jahrhundert. So groß wie ein Wandschrank. Während ich die Sicherungen überprüfte, rollte ein schwerer Gegenstand hinaus und fiel auf den Boden. Ich bückte mich danach. Das Ding steckte in einer Ritze hinter der Kellertreppe. Ich bekam es zu fassen und beleuchtete es mit der Taschenlampe. Ein goldüberzogener Eisendolch, dessen Griff mit indischen Mustern verziert war. Ein Briefbeschwerer, der von Clint stammen musste. Schon wollte ich ihn zurücklegen, da bemerkte ich den Abdruck, den der Griff in meiner Handfläche hinterlassen hatte. Ein Dreieck mit abgerundeten Ecken, in dem sich Punkte befanden, die ein entgegengesetztes Dreieck bildeten. Ein Gesicht in einer Mönchskapuze. Das Gesicht Rasputins. Ja, ja, ich komme. Einen Augenblick. Also Nachbar, wie ich sehe, ist auch bei dir der Strom ausgefallen. Ich hatte gehofft, du könntest mir mit ein paar Kerzen aushelfen. Du kommst gerade richtig. Ich habe den Beweis gefunden. Den Beweis? Wofür? Dafür, dass Ronald Clint Rasputin war. Sieh dir das an. Hier der Abdruck. Achtung, Sherlock Holmes. Damit dürfte der Fall ja wohl gelöst sein, was? Du glaubst also immer noch nicht daran. Na schön. Reden wir nicht mehr um den heißen Brei, Herr Nachbar. Ronald Clint war nicht Rasputin. Da muss ich dich enttäuschen. Aber er kannte ihn. Was soll das heißen? Ich meine damit, dass er wusste, wer er war. Und warum ging er nicht zur Polizei? Weil er wollte, dass der Mann angemessen bestraft wurde. Deshalb war er beim Pfarrer. Lebenslänglich ist nicht genug, Vater. Es musste todeslänglich sein. Verstehe ich nicht. Dann komm mit. Wohin? Wirst du schon sehen. Ich folgte Konrad in den Garten. Wir überquerten den Rasen in Richtung Gartenhaus. An seinem leicht schwankenden Gang erkannte ich, dass mein Nachbar nicht mehr ganz nüchtern war. Die Idee war eigentlich genial. Clint dachte nämlich genau andersherum als alle anderen. Wenn einer etwas verbrochen hat, heißt es normalerweise, dann bringe ihn dazu zu gestehen. Clint aber sagte nein. Hindere ihn daran. Sorge dafür, dass er bis zu seinem Tod keine Gelegenheit mehr hat, seine Schuld bei jemand anderem abzuladen. Da dir das alles gehört, gehe ich davon aus, dass du dir die Räumlichkeiten genau angeschaut hast. Allerdings. Da unten ist der Raum, in dem Clint gemalt hat. Sein Atelier. Aber es ist nicht nur ein Atelier. Drinnen kannst du allen Lärm der Welt anzetteln und draußen herrscht absolute Grabesstille. Was wolltest du mir zeigen? Hier kann man nicht gut telefonieren, wenn du mich einen Augenblick entschuldigst. Mit diesen Worten stieg er die Treppe wieder hinauf. Nach wenigen Schritten drehte er sich noch einmal um. Übrigens glaube ich, dass Clint sogar eine kleine Alarmanlage installiert hatte, um mitkriegen zu können, wenn jemand in diese Falle hier tappte. Er saß und wartete wie eine Spinne in ihrem Netz. Ich trat ein und betrachtete die Wandmalerei. Wieder einmal hörte ich Schritte hinter mir. Doch es waren nicht Konrads. Lydia, du bist doch zurückgekommen. Warum spionierst du mir nach? Spionieren? Ach, so ein Unsinn. Ich habe dich vor Lasses Galerie gesehen. Und als ich dich gerufen habe, hast du dich schnell verdrückt. Nein, nein, das stimmt nicht. Das heißt, ja, ich war zufällig in der Nähe. Lydia, ich habe etwas über deinen Vater herausgefunden. Deshalb warst du in Hamburg. Nein, ich weiß es erst seit eben. Dein Vater hat ein Doppelleben geführt. Was soll das heißen? Das heißt, dass er höchstwahrscheinlich Rasputin war. Ach, ich habe einen Briefbeschwerer gefunden, der das beweist. Das ist lächerlich. Der Vater ein Serienmörder. Natürlich. Dann muss die Tochter ja wohl in seine Fußstapfen treten, was? Hör auf. So einfach ist was das für dich. Was redest du denn da? Raus hier, sag ich. Du hast kein Recht, dich überall einzumischen. Was weißt du denn jetzt, schon? Jetzt reicht's mir aber, ja? Hör endlich auf, dich selbst zu belügen, Lydia. Das ist nicht dein Haus, sondern meins. Genauso wenig wie deine Mutter Eliana heißt, sondern Miriam. Und schließlich und endlich so wenig, wie diese Miriam tot und begraben ist. Was verdammt nochmal willst du damit sagen? Ich habe mit deiner Mutter gesprochen. Sie lebt. Sie lebt in einer psychiatrischen Klinik in Hamburg. Bitte, ich wollte es dir am Telefon sagen. Aber es tut mir leid, Lydia. Es tut mir leid. Ich dachte nur, dass du das... Jedes Wort aus deinem verdammten Mund! So hatte ich sie noch nie erlebt. Das war nicht die Lydia, die ich kannte. Sie starrte mich hasserfüllt an. Dann machte sie urplötzlich kehrt und rannte aus dem Kellerraum. Und noch ehe ich begriff, was geschah, schloss sie den Eingang von außen. Behäbig und fast lautlos schwenkte die schwere Tür auf den Rahmen zu und schloss mit einem dumpfen Plopp wie die bleierne Stahltür eines Banktresors. Lydia! Lydia, mach auf! Sei doch vernünftig! Lydia! Es war stickig hier drin. Nur gut, dass Konrad jeden Moment zurück sein würde. Hallo, Gerd. Lange nicht gesehen. Heiko, was willst du hier? Lass mich in Ruhe. Nur ruhig. Atme langsam, dann lebst du länger. Nicht viel länger, aber du sparst Sauerstoff, verstehst du? Geh, bitte. Hast du nicht gehört? Die Wände sind 60 Zentimeter dick. Dich kann keiner hören. Selbst wenn du so laut schreist, wie du kannst. Ich kenne das. Unsinn! Konrad wird gleich da sein. Er erledigt nur ein kurzes Telefonat. Glaubst du das wirklich? Dann bist du zu bedauern. Hier, nimm diese Blätter. Vertreibe dir die Zeit mit Lesen. Viel Zeit bleibt dir nicht mehr. Ich will nicht lesen. Es sind Clints Aufzeichnungen. Du musst es lesen. Nein, geh weg! Dann schau das Bild hier an. Du kennst es. Das Gleiche hängt drüben im Treppenhaus. Die Tischgesellschaft, die auf ein Paket starrt, aus dem eine Totenhand ragt. Los, schau's dir an. Siehst du den Unterschied? Der Angeklagte hat ein anderes Gesicht. Nicht rund, sondern fast dreieckig. Ein Mönch mit einem gepflegten Bart. Du kennst dieses Gesicht, nicht wahr? Ja. Ja, du hast recht. Es kommt mir bekannt vor. Dort, unterhalb des Bildes, hat der Maler eine Inschrift in die Tür gekratzt. Kannst du sie lesen? R.I.P. R. Konrad? Ja, es ist Konrads Gesicht. Er ist Rasputin. Glaubst du jetzt immer noch, dass er wiederkommt? Montag, 11. Oktober 1999. Du bist gegangen ohne ein Wort des Abschieds. Dieses Haus hier war für dich kein Zuhause mehr. Es ist kalt und dunkel, erfüllt von Elianes Schweigen und meinem. Sie könnte gehen, von mir aus. Ich würde sie nicht vermissen. Aber stattdessen meint sie, mich vertreiben zu können, indem sie mir das Leben zur Hölle macht. Soviel ich weiß, geht sie immer noch zu Konrad, dem Psychologen. Aber ich bemerke nichts an ihr, das mich an einen Erfolg der Behandlung glauben lässt. Jeden Dienstagnachmittag um 3 schleicht sie sich aus dem Haus und kehrt kurz vor 4:30 zurück. Manchmal lauere ich ihr abends im Flur auf um 9:45, wenn sie auf dem Weg zu ihrem Zimmer ist. Gewaltsam breche ich das Schweigen und zwinge sie, um ihre Fassung zu kämpfen. Wieso gehst du nicht endlich? Weil du willst, dass ich gehe, deshalb. Also gut, wie du meinst. Bitte bleib. Ich will nicht, dass du gehst. Nein, du willst, dass ich sterbe. Dann tu's doch. Verdammt nochmal, Eliane. Tu's doch endlich. Sonntag, 28. November 1999. Seit ich sie gestern Nacht fand, kaum 200 Meter entfernt, neben der Straße wie eine überfahrene Katze, denke ich, dass ich daran nicht unschuldig bin. Ich wollte, dass sie tot ist, darin besteht meine Schuld. Nicht darin, sie getötet zu haben. Ich fand sie nur wenige Minuten, nachdem sie brutal geschlachtet wurde. Der Schlächter war unvorsichtig und deshalb kenne ich sein Gesicht, auch wenn es nicht sein wirkliches ist, lediglich eine billige Maske, die des höflichen Nachbarn. Ich werde Eliane das geben, was ihr zusteht. Dafür bin ich da. Und dafür, dass er bekommt, was ihm zusteht. Ab morgen werde ich Tag und Nacht drüben im Atelier arbeiten. Ich werde malen, aber nicht nur malen. Wenn ich fertig bin, wird dieser Raum kein Atelier mehr sein. Ein Atelier, hat er einmal gesagt, das aussieht wie eine Grabkammer. Er wird schon sehen, dass es umgekehrt sein wird. Eine Grabkammer, die aussieht wie ein Atelier. Freitag, 18. Februar 2000. Die Tage vergehen, während ich auf den Mörder warte. Keinen Moment zweifle ich daran, dass er kommen wird. Er fragt sich, wo sie geblieben ist. Weshalb sie niemand gefunden hat. Wieso sucht die Polizei nicht den Mörder? Wieso schweigen die Zeitungen? Das lässt ihm keine Ruhe. Vor allem sucht er fieberhaft nach dem Briefbeschwerer, der ihn verraten könnte. Längst hat er gemerkt, dass er ihn verloren hat. Und die Vorstellung, dass er in die Hände der Polizei geraten könnte, lässt ihn nachts wach liegen. Samstag, 19. Februar 2000. Eliane ist nicht tot. Sie ist da drüben, gefangen hinter der Mauer. Ich kann sie hören. Sie hämmert gegen die Wand. Es hilft nichts, wenn ich meine Ohren mit Wachs verstopfe. Ich höre sie. Ich werde den Verstand verlieren. Aber eher verliere ich den Verstand, als dass ich hingehe und nachsehe. Mir ist schon klar, dass es mir gehen wird wie Roderick Usher, auch wenn er nur in der Fantasie existiert und ich in Wirklichkeit. Oder ist es umgekehrt? Na, da sind Sie ja wieder. Da fällt mir ein Stein vom Herzen, aber ich wusste, einer wie Sie ist unverwüstlich. Was ist denn passiert? Ich hätte Sie nicht mal vermisst. Aber der Pfarrer wollte Sie besuchen und kam auf die Idee, dass sie da drüben in der Mausefalle stecken. Ach ja, ich erinnere mich. Heiko. Was? Wer ist Heiko? Ein Gespenst, Herr Kommissar. Sie glauben doch an Gespenster. Und dann diese Zeichnung. Du bist der Mann. Konrad ist der Mann, nicht wahr? Dieser Maler hatte die fixe Idee, seinen Nachbarn einzumauern. Aber dann hat unser Rasputin hier ihn doch ausgetrickst. Irgendwie sorgte er dafür, dass Clint sich tödlich erschreckte. Ich habe Ihnen doch schon mal erzählt, dass man die dunkle und die helle Seite einer Person hermetisch voneinander abriegeln kann, nicht wahr? Er will damit sagen, er hat getötet und ist danach an den Schreibtisch zurückgekehrt, um seelenruhig seine Krankengeschichten zu schreiben. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte alles beim Alten bleiben können. Die kleine Maggie, das war eigentlich nur ein Ausrutscher. Aber dann tauchte diese ebenso ehrgeizige wie naive Journalistin auf und breitete alles von mir aus, was sie sich so zusammengereimt hatte. Leider lag sie ziemlich richtig. Also, was sollte ich machen? Was ist mit den Clints? Wieso hast du sie getötet? Eliane habe ich geliebt. Sie war eine wunderschöne Frau. Echt. Und ursprünglich, nicht wie Lydia, die nur ihre schlechte Imitation ist. Ich hätte sie niemals getötet. Aber ich musste. Als sie schwor, alles ihrem Bruder zu beichten. Was mich angeht, so werde ich mir das nicht weiter anhören. Führt ihn ab. Ich bin Ihnen übrigens zu großem Dank verpflichtet, Herr Kommissar. Halten Sie den Mund. Wenn es nach mir ginge, kämen Sie nicht so leicht davon. Ich kann Sie sogar verstehen. Schließlich weiß ich auch, dass mir nicht viel passieren wird. Eine Therapie, regelmäßige Sitzungen, Medikamente, das ist mir alles nur zu vertraut. Halb so schlimm. Das sage ich meinen Klienten auch immer. Am nächsten Tag schlief ich bis mittags durch und wachte auf mit dem Entschluss, meinem Zuhause ein völlig neues Gesicht zu geben. Ich besorgte Farbe, um die Wandgemälde zu übertünchen. Den Keller würde ich neu gestalten. In 3 Monaten würde es keinen einzigen Hohlraum mehr geben. Dafür ein Swimmingpool. Obendrein beauftragte ich eine Firma damit, das Gartenhaus samt seinem Innenleben vom Grundstück zu entfernen. Abends nippte ich an meinem Glas Wein, während ich das große Ölbild betrachtete, das Lydia Klint darstellte. Die Schönheit mit der gleichermaßen betörenden wie beklemmenden Ausstrahlung. Ich stellte sie mir vor, wie sie ihrem Vater Modell gestanden hatte. Und da erst wurde mir klar, dass das gar nicht sein konnte. Auf dem Bild war Lydia ungefähr so alt, wie ich sie kennengelernt hatte. Ihr Vater hatte sie aber das letzte Mal als Teenager gesehen. Hat er Klint seine Tochter aus der Vorstellung herausgemalt? Ich beugte mich vor, um das Datum neben dem Namenszug zu entziffern. Da war überhaupt kein Datum. Von weitem hatte es nur so ausgesehen. Es war ein handschriftlicher Titel. Eliane. Das Gemälde in meinem Wohnzimmer stellte nicht die Tochter des Malers dar, sondern seine Schwester. Du? Ich wollte wenigstens noch einmal nach Hause kommen. Wenn du mich hinauswirfst, kann ich es dir nicht verdenken. Es tut mir leid wegen gestern. Es war auch meine Schuld, Lydia. Ich hätte es dir behutsamer beibringen müssen. Warum hast du dieses Bild aufgehängt? Vater hat es gehasst. Solange ich denken kann, hat es im Keller in einer Ecke gestanden. Ich habe es aufgehängt, weil ich glaubte, du seist die Frau auf dem Bild. Es ist aber Eliane. Ja, die Ähnlichkeit ist verblüffend. Kurz nachdem ich ihm meine Adresse auf Lanzarote mitgeteilt hatte, schrieb er mir, dass sie Selbstmord begangen hätte und dass er sie angemessen beigesetzt habe. Ich wusste sofort, dass das nicht stimmt. Also bin ich zurückgekommen. Ich wollte ihr Grab sehen und ihn zur Rede stellen. Es war aber Konrad, der sie ermordet hatte. Das wusste ich doch nicht. Ich hatte doch keine Ahnung, dass dieses Schwein... Woher solltest du auch, Lydia? Aber du wolltest auch nicht deinen Vater zur Rede stellen. Und Elianes Grab besuchen wolltest du auch nicht. Was denn sonst? Rache für Eliane. Du hast geahnt, auf welch schauerliche Art er sie beigesetzt hatte. Er dämmerte nur noch so vor sich hin. Er existierte nur noch in der Hoffnung, Elianes Mörder würde in die bizarre Falle tappen, die er für ihn aufgebaut hatte. Aber Konrad kam nicht dorthin, sondern ins Haus. Das jedenfalls glaubt die Polizei. War es etwa nicht so? Klint traute sich nicht mehr nach unten. Wie ein Albtraum verfolgte ihn die Idee, die Ermordete sei noch nicht tot. Je mehr er gegen diese Zwangsvorstellung ankämpfte, desto realer wurde sie für ihn. Bitte, hör auf! Die letzten Eintragungen in seinem Tagebuch enthalten Andeutungen auf eine Person namens Ascher. Kennst du die Stelle aus Poes Erzählung? Ich will sie nicht hören! Wohin soll ich fliehen? Wird sie nicht gleich bei uns erscheinen? Höre ich nicht ihre Tritte auf der Treppe? Wahnsinniger! Ich sage dir, dass sie in diesem Augenblick draußen vor der Tür steht. Genau das ist passiert, nicht wahr? Du brauchtest nur in der Tür zu stehen. Es reichte aus, um ihn zu töten. Denn in seiner fortgeschrittenen Umnachtung musste er ja Eliane sehen, die sich aus ihrem Grab befreit hatte, um Rache zu nehmen. Und damit hast du gerechnet. Draußen begann es zu regnen. Leise, wie winzige Finger, klopften die Tropfen an die Scheibe. Es wurden immer mehr. Und das Klopfen schwoll zu einem monotonen Rauschen an. Ich werde jetzt gehen. Sie öffnete die Haustür. Ich trat zu ihr und hielt ihre Hand fest. Auf dem Ärmel ihrer Bluse bemerkte ich dunkle Flecken. Sie sehen ja aus wie Blutflecken. Hast du dich verletzt? Ich wollte Rache nehmen. Und ich wollte, dass er mich für Eliane hält. Doch jetzt fühle ich mich nicht einmal besser. Ich sah ihr noch nach, als die Rücklichter ihres Wagens schon lange im Dunkel verschwunden waren. Erst als ich auf das Telefon aufmerksam wurde, kehrte ich ins Haus zurück. Herr Kerner? Ja? Entschuldigen Sie die späte Störung, aber ich dachte, es würde Sie interessieren. Was gibt es denn, Herr Kommissar? Vielleicht sind wir alle vorschnell davon ausgegangen, dass es sich bei der Toten im Keller um Eliane Klint handelt. Wie kommen Sie darauf? Eine Frau dieses Namens besuchte heute Konrad in der Psychiatrie. Sie erstach ihn mit einem Messer. Wie es ihr gelang zu entkommen, muss noch geklärt werden. Sie fahnden also nach ihr? Das ist richtig. Von wir kann allerdings keine Rede sein. Meine Sache ist das nämlich nicht mehr. Ich habe Urlaub. Und dann noch 6 Monate. Und ich gehe in Pension. Der Untergang des Hauses K. von Christoph Güsken. Mit Karnap Alexander Ratschun, Konrad Burkhard Klausner, Klint Bernhard Schütz, Majewski Matthias Habich, Holling Helene Grass, Lydia Laura Mehr, Eliane Anuk Enz, Miriam Johanna Gastorf, Gerling Daniel Berger und Dirk Müller, Olivia Gräser, Walter Gontermann. Musik Fabian Römer. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Peter Hamacher. Regieassistenz Philipp Brühl. Regie Petra Feldhoff. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007. Dramaturgie und Redaktion Nathalie Challis.